1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier am späten Pfingstsonntag zu 1 Live 4. Mit mir Klaus 4 und 3 Stunden Musik, die heute, wenn ich das so mal pendelmäßig betrachte, mehr als einmal in Richtung klassischer Song, wenn man das vielleicht so sagen kann, ausschlagen werden. Ich habe unter anderem ein paar Lieder mitgebracht von Bands und Artists oder auch Leuten, die mir auf dem kleinen, aber auch in der 15. Auflage wieder einmal sehr feinen Open-Air-Festival namens OBS, Orange Blossom Special, begegnet sind. Ein kleines Festival vor 2000 Leuten, auf das ich zuletzt auch hier im Vorfeld schon hingewiesen hatte, das zum insgesamt 15. Mal im ostwestfälischen Beverungen stattgefunden hat. Beginnen möchte ich mit Thurston Moore und Musik aus seinem Soloalbum Demolished Thoughts. Hier ist Thurston Moore zusammen mit Beck, der das Ganze produziert hat. Hier auch an weirden Synthesizern zu hören sein wird mit dem Digital Space. Broken every day. Your dying lover is Thurston Moore ist angestammter Gitarrist und Sänger der ewigen Avantgarde-Band Sonic Youth aus New York. Demolished Thoughts ist sein viertes Soloalbum, aus dem wir hier gerade Musik gehört haben und bei dem einige Leute natürlich nicht ganz zu Unrecht sagen, das ist ja so ganz anders als das, was er zusammen mit Sonic Youth anstellt. Bei genauerem Hinsehen ist dem im Grunde nicht so, denn die Akkordreihen, die er hier verwendet, erinnern mich doch so querbeet durch die umfangreiche Diskografie von Sonic Youth an den ein oder anderen Moment, was eben, wie gesagt, diese Akkordfolgen betrifft. Nur, dass sie hier akustisch und etwas weicher und insgesamt natürlich in An- und Abführung folkiger dargeboten werden. Thurston Moore. Jetzt muss ich euch wirklich mal etwas fragen und das ist nicht kokettierend oder rhetorisch, sondern wirklich ernsthaft. Wer von euch kennt denn den amerikanischen Rapper Lil B? Also Lil für Little und dann das große B. Ich muss gestehen, ich kannte den bis heute Nachmittag nicht. Obwohl der Mann mit den üblichen Etiketten versehen wird wie Internet-Hype. Näheres Nachforschen von mir ergab dann aber Zahlen so von um die 25.000 Klicks und so Besuche, das Übliche. Fakt ist, ich bin mir ziemlich sicher, da einen ziemlich interessanten Mann entdeckt zu haben. Denn sein nächstes Album hat Lil B bereits angekündigt mit dem Titel I'm Gay, also ich bin schwul. Und das sorgt natürlich nicht nur in der Hip-Hop-Community, sondern auch weit außerhalb davon derzeit für ausgesprochen viel Furore und Diskussionsstoff. Ich komme auf diesen Lil B, nicht weil ich ihn spielen will, jetzt kommt wieder der berühmte Haken, sondern weil der Mann, den ich jetzt ins Spiel bringen möchte, den Track, den wir hören werden, Set Loose, nämlich ursprünglich für Lil B geschrieben hat. Die Beats also sollten für Lil B sein. Dann hat er aber entschlossen, ich nehme den Track selber. Babe Rainbow ist der Mann, den wir hören werden. Er kommt aus Kanada, hat eine sehr interessante EP jetzt veröffentlicht, die heißt Endless Path EP und geht musikalisch von Hip-Hop so ein bisschen weg in verdunkelte Shoegazer-Sounds, also so ein bisschen schichtenreiche Geschichten. Da wird kräftig auch mal gepitcht. Das Ganze bekommt Soundtrack-artigen Charakter und könnte den ein oder anderen unter euch vielleicht an ein Phänomen erinnern, das seit einiger Zeit immer mal so ein bisschen durch Magazine und Sendungen schwappt, nämlich das musikalische Phänomen Witch House, Hexenhaus, das eben diese unheimlich wankelnde Musik mit diesem Begriff so ein bisschen umschreiben will. Mit Hausmusik, wie gesagt, hat das nichts zu tun. Wir hören also mal Babe Rainbow hier mit Set Loose und im weiteren Verlauf will ich dann auch tatsächlich versuchen, von Lil B hier was unterzubringen, denn klar, meine Bemühungen da heute Nachmittag haben dann natürlich auch zum entsprechenden Erfolg geführt. We'll be right back. what you got going on. High nose, eyes closed, holding on. And I don't want another date and break. Take off, steal off, night away. Warm shadow. Cast yourself on me. What you got in store for me? Keep those eyes closed next to me. I don't want another day to break. Take off, steal off, night away. Yourself on me.

says the joys of life are lost among the living. So I guess all those souvenirs are for her health. She gives me quarters for the phone, and every time I feel alone, I go broke. Yeah, I go broke. She says if you're not here, at least make sure you miss me. So when I miss her, I make sure to let her know. It's the least that I could do. Sure, I guess I like it too. I'm Mr. Charming without the charming. I can hear the eyebrows raise when I start singing, 'cause the songs I sing are all about myself. You can read me like a book, not as clever as I look. I've got a sneaky kind of self that I keep up on the shelf, with jars of double-sided comments for people who've done nothing wrong, preparing for the lights and always practicing my sha-na-nas. I will stand right next to giants and roar beside the lions, wondering how is it so easy for leaves amid the breeze to blow from hometowns all around us to hometowns where nobody lives, just cities full of people, people, making people for the masses, people we won't ever know. Says the point of this is not to date the future, so just focus on the task at hand. Try to break up with your pride and start to flirt with satisfied. Eins, zwei, vier an dieser Stelle. Mache ich mal einen ganz kleinen Break und verliere den einen oder anderen Satz zu den gerade gehörten Titeln. Da war zum Beispiel einer aus dem neuen Album des Briten Fink. Dieses Album heißt Perfect Darkness und ich schätze es ja nun sehr, seit einer ganzen Reihe von Jahren nun schon hier immer auch mal wieder akustische Liedkunst mit Elektronik zu verbinden. Da ist es eigentlich kein Wunder, dass Fink in all den Jahren hier ein wirklich treuer Wegbegleiter, nicht zuletzt auch dieser Sendung, gewesen ist. Denn seine Songs, im Grunde im akustischen Genre angesiedelt, hatten und haben immer wieder diese fantastischen Dub-Effekte, zum Beispiel mit denen Fink so ganz leicht sich in, sagen wir ruhig mal, elektronische Welten oder effektbeladene Welten hineinbeucht. Auf dem neuen Album ist, was einige Songs betrifft, für mein Gefühl, mein Geschmack, so ein bluesiger Geist eingezogen, den ich persönlich sehr schätze. Mit dem Titeltrack, der das Album eröffnet, Perfect Darkness eben, habe ich persönlich so meine Probleme, einen Song, mit dem anzufreunden sich also beim ersten Hören etwas schwerfällt. Aber dann wird dieses Album sehr intensiv. Und es macht mir wirklich großen Spaß. Warm Shadow ist der Track, den ich von Fink gespielt habe. Danach kam eine Gruppe Miraculous Mool, die ich auf dem eben angesprochenen Orange Blossom Festival gesehen habe, das zum 15. Mal in der kleinen ostwestfälischen Stadt Beverungen stattfand. Ausgedacht haben sich dieses Festival die beiden hauptsächlichen Macher des dort beheimateten Glitterhouse-Labels vor 15 Jahren, Rembert und Reinhardt. Und ausgerichtet wird das Festival in einem großen Garten, da passen 2000 Leute rein. Das ist gewissermaßen der Garten der sogenannten Glitterhouse-Villa. Das ist tatsächlich so eine alte Villa, die über drei Stockwerke nach oben ragt und in der so in den ganzen vielen letzten Jahren eben die Angelegenheiten von Glitterhaus erledigt wurden und werden. Schöner Garten ist das mit Pflaumen und Kirschbäumen vereinzelt, mit ein paar Tannen, die aber nicht jetzt so fürchterlich die Sicht versperren zur Bühne hin. Ständen, wo die Dorfbewohner Kuchen backen. Ich will das hier nicht zu romantisch machen, aber es ist tatsächlich sehr schön. Und diese Miraculous Mule, die wir gerade gehört haben, spielten zur Mittagszeit. Und das Schöne beim Älterwerden, einer der wenigen schönen Dinge, ist ja, dass man eine gute Band schon nach 3 Minuten von einer schlechten unterscheiden kann. Früher ist mir das wesentlich schwieriger gefallen. Und bei Miraculous Moon habe ich sofort gemerkt, die haben es einfach drauf. Die ergingen sich in satten, einfach gut gebrachten Blues-Gospel-Nummern. Hinter der Gruppe steckt Michael J. Sheehy, dieser umtriebige Mann, zusammen mit seinem Bruder Patrick McCarthy, eben Köpfe dieser Band, die dann auch eine selbstbetitelte 10-Inch vertrieben haben mit einigen Liedern. Daraus habe ich den Wayfaring Stranger gespielt. Das ist ein altes britisches Volkslied, von dem niemand genau weiß, wer es am Ende wirklich geschrieben hat. Tatsache ist, viele Künstler in der Geschichte der Pop und nicht nur dieser Musik haben sich des Songs schon angenommen. Johnny Cash zum Beispiel hat den Wayfaring Stranger ebenso in sein Repertoire aufgenommen wie zuletzt oder vor 2, 3 Jahren Jamie Woon, um nur einige Namen zu nennen. Eben gehört von Miraculous Mule. Und gerade verklungen ist dann ein Mann aus Kanada, Dan Mangan, der mit seiner Band ebenfalls auf diesem Orange Blossom Festival war. Auch dieser Mann, ganz große Klasse, so muss es heißen, hatte einen überragenden Trompeter mitgebracht, der auf diesem Album, was ich mir nach dem Konzert dann gekauft habe, leider nicht ganz so kräftig zum Zuge kommt. Nice, Nice, Very Nice ist das Album von dem Kanadier Dan Mangan aus dem Jahre 2010, das mir trotzdem ausgezeichnet gefällt. Deshalb habe ich es am Ende ja auch gespielt. Dan Mangan. Hier ist das Submotion Orchestra mit dem Titel Suffer Not. Could it be you calling me down, down, down, down, down? My foolish heart turns out the stars. All that I am is all that you see. You don't need nobody else, and you're putting this all on me. Forget it. There's no way to love. Just open. my day, turned into night, who turned out the light, blood hangs from the beams, I don't know what it means, but it's too much to bear. If I had taken my time, counted my steps, I might have no regrets, you might still be here yet, and not in my dreams. It's too late to too much to bear. 1, 2, 4. Das hier ist Birdie aus England mit Skinny Love im Jack Sparrow Remix. Der Titel stammt im Original von der Gruppe Bon Iver, von der in dieser Woche ein neues Album erscheint, selbstbetitelt, und genau mit Musik aus diesem Album geht's weiter. Thank you. Wunderbar, dieses große, grandiose Rascheln, Rauschen aus Stimmen, zarten Bläsersätzen, Schlagzeugschlägen vornehmlich auf die Becken und wunderschönen Gitarrenarpeggios namens Bon Iver. Das neue Album selbstbetitelt die Gruppe um ihren Kopf Justin Vernon, die sich gerne in einsame Wald- und Wildhütten zurückzieht, um sich dort inspirieren zu lassen. Zuletzt war Justin Vernon, der Kopf der Gruppe, mit zahlreichen anderen Nebenprojekten beschäftigt, die ihn bis an die Seite des amerikanischen Rappers Kanye West getrieben haben, auf dessen Album er zur allgemeinen Überraschung ja auch gleich mehrfach auftauchte. Und eben jener Kanye West ist jetzt vor kurzer Zeit, wie ich heute Nachmittag dann in einer etwas eilig geratenen Recherche gelesen habe, bedroht worden. Ich vermute aber mal augenzwinkernd, und zwar bedroht worden von dem eingangs der Sendung bereits erwähnten Rapper Lil B. Die Bedrohung war nun etwas obszön und ich muss immer dran denken, wir haben Pfingstsonntag und sowas ins Deutsche zu übertragen ist nicht ganz leicht. Ich versuche es vielleicht mal mit der Formulierung: Lil B hat ihm, Kanye West, gedroht, ihm von hinten auf die Pelle zu rücken. Vielleicht macht das einiges klarer. Jetzt will ich aber nicht nur über Lil B reden, der übrigens auch echt abenteuerlich aussieht, kaum noch originale Zähne im Mund mit sich herumträgt, so ein bisschen wie Goldie, bei dem ja fast alles Gold im Mund ist. Wie sich das genau bei Lil B verhält, weiß ich jetzt nicht, ob seine Zähne am Ende tatsächlich auch golden sind. Auf jeden Fall, er sieht schon echt irre aus. Und ich habe hier einen Titel aus einem Mixtape, zusammen mit Soulja hat er das produziert. Der Titel heißt Cook That Bitch. Und ist gut. Oh my God, Soulja, take my keys. You can drive my bitch. Goddamn, nigga, we're going to miss my sweat. Goddamn, Soulja. Oh my God, we got bitches. Goddamn, all these bitches, oh my God. You can drive my bitch. You can drive my Lexus. Drive that hoe to Mexico. Recruit that bitch, I'm reckless. Young bass guy, swag the hoe out of senses. Bitch, I'm out the frame and I ain't talking about them lenses. You looking so racist. Different allocations. Different on they places. Different with they numbers. Young bass guy, got a bitch for the summer. Young bass guy, drive that hoe out the dungeon. Now try that bitch, swat. Try that bitch, swat. Try that bitch, swat. Try that bitch, swat. Now cook that bitch, cook. Now cook that bitch, shut. Now cook that bitch, shut. Now cook that bitch, swat. Try that bitch, swat. Try that bitch, shut. Try that bitch, shut. Now cook that bitch, cook. Cook, shut. Shut. Knife. Shoulder. I'm in the kitchen. Look at my plate, Drake. Whipping up the pasta. Young SOD, D. Motherfucking monsters. Damn. Now cook that bitch. Ain't got no keys. Suicide my whip. And I wreck it E. Yellow diamond Beezy. Cooking like a chef. Iron Chef Beezy. 20 hamburger help. Bitch, I'm going ham. Eins Live. Infos. Mit Sebastian Ehl um 23 Uhr. Wahlsieger Erdogan will mit türkischer Opposition zusammenarbeiten. Wissenschaftler suchen weiter nach Ausbreitungsweg von EHEC und das Wetter bringt einen durchwachsenen Tag mit bis zu 21 Grad. Der türkische Ministerpräsident Erdogan kann weiter regieren. Seine religiös-konservative Partei AKP sicherte sich einen klaren Sieg bei der Parlamentswahl, verfehlte aber die angestrebte Zweidrittelmehrheit. Aus der Türkei berichtet Steffen Wurzel. Ministerpräsident Tayyip Erdogan hielt am Abend vom Balkon der AKP-Parteizentrale in Ankara aus eine Rede vor mehreren tausend Anhängern. Der Wahlsieg der AKP bedeute einen Sieg für die Demokratie und für die Stabilität, betonte Erdogan. Seine Regierung werde nun auf die Opposition zugehen, um ihr wichtigstes politisches Projekt durchzusetzen, die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Erdogans religiös-konservative AKP konnte ihr Ergebnis von vor 4 Jahren noch einmal verbessern. Sie legte mehrere Prozentpunkte zu und kommt nun auf mehr als 50% der Stimmen. Im Iran sind Polizei und Armee mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Nach Angaben der Opposition auf Internetseiten sind dabei unter anderem Elektroschocker eingesetzt worden. Hunderte Demonstranten sollen festgenommen worden sein. Sie hatten zum Jahrestag der umstrittenen Präsidentenwahl 2009 zu Protesten aufgerufen. Die Opposition wirft dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad Wahlfälschung vor. In Syrien haben Regierungstruppen eine Stadt im Norden des Landes mit Gewalt unter ihre Kontrolle gebracht. Augenzeugen und ein ausländischer Reporter berichten von schweren Kämpfen. Unter anderem mit Panzern und Hubschraubern soll die Armee gegen Regierungsgegner vorgegangen sein. Über Tote oder Verletzte gibt es keine Informationen. Die umkämpfte Stadt war zwischenzeitlich in der Hand der syrischen Opposition. In Niedersachsen wird weiter nach der Ursache für das Auftreten des EHEC-Erregers gesucht. Landwirtschaftsminister Lindemann sagte in Hannover, es sei nach wie vor ungeklärt, ob Mitarbeiter den Keim eingeschleppt hätten oder er durch Saatgut oder andere Quellen in den Betrieb bei Uelzen gelangt sei. Offen ist auch, wie sich die Mitarbeiter in dem Sprossenbetrieb infiziert haben. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht bleibt es leicht bewölkt, meistens trocken und frisch mit 14 bis 10 Grad. In Sauerland und Eifel kann es bis auf 8 Grad runtergehen. Der neue Tag bringt dann etwas Sonne, viele Wolken und gelegentlich ein bisschen Regen. Dazu maximal 20 Grad in Bielefeld. Herne und Leverkusen können 21 Grad schaffen. Der Dienstag bleibt meistens trocken und wird noch etwas wärmer. Stauschau. Keine Staus. Live. Bevor ich hier weitermache, erlaubt bitte einen Hinweis, der einen ganz besonderen Track betrifft, den ich vor etwa einer halben Stunde gespielt habe. Bei einem Blick auf die Tracks, die ich bisher eben hier gespielt habe, habe ich eben voller Schrecken festgestellt, dass ich den hier moderativ überhaupt nicht erwähnt hatte. Bitte seht mir das nach. Ich habe in letzter Zeit, ihr kennt das vielleicht, dass man sich gelegentlich mal in alten Platten verliert, von denen man denkt, na, die haben so gar keinen aktuellen Bezug, aber trotzdem, man tut es. Ich habe in letzter Zeit öfter so alte Rory Gallagher-Platten gehört und könnte nicht einmal begründen, warum. Ich wollte ihn einfach gerne hören, seine Stimme, seine Art zu spielen. Und dann war mir aufgefallen, ich wusste, das war schon früher, aber wie hübsch und wie schön es ist, wenn Rory Gallagher die Gitarre mal zur Seite stellt und sich auch auf dem Altsaxophon versucht. Wobei das eine etwas unglückliche Formulierung ist, denn Zeit seines Lebens, er ist ja in den 90er Jahren verstorben, war er sicherlich kein großer Saxophonist in dem üblichen Sinne. Aber einer, der mit unheimlicher Empfindsamkeit sich diesem Instrument nähern konnte. Und einige Tracks seiner Karriere liegen davon Zeugnis ab. Unter anderem einer mit seiner ganz, ganz alten Band Taste. Und den habe ich gespielt, den Titeltrack des 1970 erschienenen Taste-Albums On the Boards. Also das war mir wirklich wichtig, das hier noch nachzutragen. Jetzt geht es weiter mit einem Mann aus den USA, der heißt Nick Freitas. und veröffentlicht mit Saturday Night Underwater nicht sein erstes Soloalbum. Hauptsächlich ist er aber so ein Typ, der viel mit Bands unterwegs ist, die ihn schätzen. Das ist nicht zuletzt Kanner Obers zum Beispiel und dessen Mystic Valley Band. Das sind auch Gruppen wie Asia Ray oder Maria Taylor oder aber die Broken Bells, hinter denen James Mercer von den Shins steckt und Danger Mouse. Da ist Nick Frites immer unterwegs. Aber er ist mehr als nur ein Tourmusiker. Das zeigt dieses Album hier, das ihn als exquisiten Songwriter sieht, der auch mal in der Lage ist, das engere Besteck zu erweitern, um gute elektronische Effekte, Vintage Keyboards, elektronische Beats und so weiter und so fort. Möchte hier einen Song von Nick Frites aus seinem Saturday Night Underwater Album zunächst spielen. Gotta be. Ganz kurz, dieser Mann heißt Butcher the Bar, kommt aus Manchester, bürgerlich Joel Nicholson und veröffentlicht jetzt sein neues Album For Each a Future Tethered mit wunderschön farbigen, teilweise auch schön orchestrierten Folksongs. Ich glaube, das kann man hier ganz gut sagen. Ähnlichkeiten hier und da zu Elliot Smith sind, glaube ich, statthaft zu erwähnen. Butcher the Bar. Aus Australien, Cloud Control. Throw the picture, throw the tape, keep the frame and keep the case. First a feather, now a bird. Whoa, whoa. Paper face and movie quips. Silver screen and magazine, dancing shoes and evening news. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Box of light hanging square in the night. In the air, ring the bell in your front door. No one lives here anymore. I can be true to you, I swear. Even the night is in the air with all the terrible things we've done. We've done. Seit 4, neuer Track hier von Matthew Bushwacker, Energy. Davor haben wir einen Titel aus dem Vetiver-Album The Errant Charm gehört, das jetzt in einigen Tagen veröffentlicht wird. Vetiver, Matthew Bushwacker. Ein Mann mit einer wirklich beeindruckenden Diskografie, die meines Wissens schon in den frühen 90er Jahren ansetzt. Damals stand Matthew Bushwacker mit einer ganzen Reihe von Tracks unter dem Einfluss von Dub und auch Drum and Bass Musik, sogar New Breaks an der Seite von Layo. Jetzt hier wieder solo mit einer Doppel-A-Seite, wenn man so will, darunter dieser Track hier. Der nächste kommt von der Jam Factory, einem Duo aus East London, zusammen mit Matty Safer, der ehemals der New Yorker Band The Rapture die Stimme gegeben hat. Ich habe jetzt hier allerdings, was den One Night Stand betrifft, die Dub-Version gewählt. Ich finde die mit Abstand am besten. Wir müssen jetzt mal hören, ob Matty Safer stimmlich hier überhaupt zumindest ansatzweise auftaucht. Jam Factory, One Night Stand. Die Londoner Jam Factory zusammen mit Matty Safer, ehemals The Rapture, und ihre aktuellen 12er, die es wirklich in zahlreichen Remixen gibt, hier One Night Stand. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich die für mich richtige Version erwischt hatte, aber es hat ganz den Anschein. Im Original nämlich wird der Titel mir etwas zu stark zersungen. Die nächste Platte kann was, kommt von einem amerikanischen Duo, Ford and Lopatin nennen die beiden sich. Channel Pressure ist das Album soeben erschienen, kommt mit allerlei facettenreichen Electronics daher, wurde von Prefuse 73 produziert bzw. gemischt und hat auch diese cheesigen, wir hören sie hier im Hintergrund, Funk, Elektro, Pop, Bässe aus den frühen 80er Jahren, Ford and Lopatin. Oh,

Wir sind hier bei 1Live4. Ich habe gerade mal einige Tracks in einer Linie durchgezogen, wenn ich das mal so ein bisschen so sagen kann. Da kam zunächst Starkey mit einem Track aus dem Album seiner Weltraumabenteuer Space Traitor Volume 2, der Opener direkt Lost in Space, bei dem er trotz der manipulierten Stimmen auf eine Fremde zurückgegriffen hat, die dann natürlich gleichwohl so ein bisschen mit dem Autotune-Verfahren verfremdet wurde. Diese Stimme gehört einer 17-jährigen Sängerin aus London, nämlich Charlie XCX, Lost in Space, zusammen mit ihr, Starkey. Dann kam ein Beatmaker aus Finnland, von dem ich wirklich nur diesen einen eben gespielten Track habe, beziehungsweise hatte, Saine. So spreche ich ihn mal aus. Mit Vornamen heißt er Lauri. Lauri Saine mit dem Titel Food Chain. Zugespielt worden ist mir das mittels eines finnischen Samplers, in dem Indie und Electronic das beherrschende Thema ist und der mit 16 unterschiedlichen finnischen Artists daherkommt. Ich will aber das Label mal anschreiben, weil ich das ganz interessant finde, was dieser Saine da anstellt. Dann kam der britische Rapper Jazzed mit einem neuen Track Killer Instinct. Mir sind einige Titel von ihm zugespielt worden, die zu einem Album gehören, das aber erst in einigen Wochen erscheinen soll. Jazzed mit Killer Instinct und gerade verklungen Klaus Doldinger mit seiner Gruppe Passport aus dem Jahr 1971. Irgendwie gab der Killer Instinct Track, dem gehörten gerade von Passport so ein bisschen die Hand. Sky Blue heißt der, Himmelblau aus dem Ataraxia Album. Wir haben noch etwas mehr als 2 Minuten bis zu den Infos um Mitternacht. Die nutzen wir mit Musik von dem Briten Chad Valley. Ich möchte weitermachen mit einer Nummer, die für ein im Grunde recht kurzlebiges Genre steht, das sich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Belgien kurzzeitig breit machte, die sogenannte New Beat Musik. Ich weiß auch nicht, wie es kommt, aber diesen Titel habe ich nie so ganz vergessen können. Er fällt mir immer mal wieder in die Finger heute Nacht in Zusammenhang mit einem Album, aus dem ich wiederholt Musik spielen möchte, wie ich gerne gestehe, dem nämlich von Anno Rebottini, das wir gleich hören werden. Zunächst aber aus eben jener Zeit die Public Relations mit eben jenem Titel Public Relations. Das neue Album des Franzosen Anno Rebottini, Someone Gave Me Religion. Für mich eins der absoluten Highlights der letzten Wochen. Der nächste Mann kommt aus Dänemark. Er hört auf den Namen Rangle Klotz. Wir hören ihn mit dem Titel Young and Dump. Und ich darf in diesem Zusammenhang auf ein Highlight hier im Sektor, was den Monat Juni betrifft, hinweisen vom 22. bis 26. Juni. Nämlich findet zum insgesamt 8. Mal die CO Pop in Köln statt. Festival nicht nur längst, nicht mehr nur für elektronische Musik. Was hat das mit Rangle Klotz zu tun? Das Spot-Festival, auf dem Rangle Klotz zuletzt auftrat, und auch die CO Pop haben sich auch lose vernetzt inzwischen. Die Chancen stehen gut, dass dieses Spot-Festival im Winter dieses Jahres einen Festival-Ableger in Köln produziert und dann möglicherweise mit diesem Mann hier, Rangle Klotz, Young and Dump. In cold hands, as you told a friend by your discontent, I pretended not to care at all. Browse through posters on the wall, trying to find a courage I knew I didn't possess. Got drunk and lost attention, so I jumped up. Right next to me, though we didn't share a single word, I felt weirdly hurt by the girl I thought I loved. God, I was so young and dumb. Where are you now, and who could you be talking to? Did what I've done ever since then. Explain my state without hope, turned and got far away. I forgot about her in weeks. I found somebody else to rest my nervous eyes upon, concealing myself. Just as young and dumb. All these girls I thought I loved. I'm tired of always giving up. And that's why I only do girls I barely just like. sag nochmal den Namen, Rangle Klotz. Und um es mal kurz zu machen an dieser Stelle, der Typ ist der Oberhammer. Ich konnte seiner Show beiwohnen. Absolut geerdet, ein super Entertainer, ein Wizard auf der Bühne, hat eine fantastische Stimme und ich bin mir sicher, wir müssen uns diesen Namen merken. Und ich hoffe sehr, dass er mal in hiesige Gegenden kommen wird. Rangle Klotz. Bleiben noch 2-3 Minuten in Dänemark. When Saints Go Machine, neues Album Konkaili. Still getting it. Yeah. repping it. 10 years on the stage, still reckoning it. We're going on something like lock stock. While your man are off shooting black shots, still petting it. Best you raise up your game. Coming like snipers, a range they can aim. Redders might try, but they can't keep pace. While we're heading full speed in the lane, still getting it. More food, more love, still getting it. Beggar fan rapping like vets, still getting it. Sound like the best, still getting it. Yeah, out here we're still getting it. 10 years deep in the game, still getting it. Beggar fan rapping like vets, still getting it. But we're heading full speed in the lane, still getting it. Show me, watch me ride this fucking beat like he fucking killed me. Is that your girl? What's a fucking stony? She kinda bad, but she riding like a fucking pony. Lock her down on her man, be her fucking story. Yeah, I'm talking about you, man, get to know me. Ain't no offense, though, I promise you. If you a real man, dude, you gon' side the truth. But I'm a nice dude, with some nice dreams. And we can turn this to a nightmare, Elm Street. La la la, la la la la la. I'm so gone, so gone. The glass tables with the 707 now. La la la la la la la la. So gone, so gone. Bring out the glass tables. The 707 now. La la la la la la la. So gone, so gone. Bring out the glass tables. Live 4. Das ist, und das war mir wichtig, hier noch ein bisschen geordneter darzustellen, als ich das in der letzten Sendung vermochte. Da nämlich hatte ich auf der Fahrt zur Sendung ein Album gehört, zu dem mir jemand am Nachmittag einen Link, einen sogenannten, geschickt hatte, dem ich nachgegangen war. Und ich hatte mir das Album dann als Datei gebrannt und mitgenommen, ohne da groß Gedanken dran zu verschwenden. Auf der Fahrt stellte ich fest, Mann, was ist das großartig, konnte aber hier in der Eile der Zeit gar nicht mehr viel dazu sagen. The Weeknd heißt der Artist, den wir gerade gehört haben. Interessant an der Schreibweise seines Namens, das E, das Erwartete hinter dem K, fällt einfach weg. Week und dann ND. Wenn ihr dessen Homepage besucht, könnt ihr sein komplettes Album House of Balloons immer noch kostenfrei runterladen. Und das ist absolut zu empfehlen. Der Mann heißt bürgerlich Abel Tesfaye, kommt aus Toronto in Kanada, ist im Grunde ein R&B-Sänger, der aber seine Tracks mit mächtig düsterem Elektro teilweise anfettet, mit sehr interessanten Songs einfach daherkommt. Und der gerade gehörte Titel ist der Titeltrack des Albums House of Balloons. Hier im Hintergrund Mark E. Und vor The Weeknd hatten wir die Foreign Beggars gehört mit Musik aus ihrer EP The Harder They Fall. We'll be right back. Auch das Album einfach so stark, dass es blöde wäre, es hier wirklich nur einmal so versteckt gespielt zu haben. Stonebreaker von Mark E. aus Birmingham. Dieser Mann, der jetzt kommt, der ist wirklich absolut erstaunlich. Ich bin kurz davor zu sagen, nachdem ich ihn nun wirklich schon häufiger gespielt habe, hier kommt unser Mann aus Dortmund. Thomas Goertz ist Ghostly Dubs und kommt jetzt mit seiner 10. Veröffentlichung um die Ecke. Eine A-Seite, eine B-Seite. Keine Titel, Namen, Tracknamen, einfach nur A- und B-Seite. Ghostly Dubs, Ghostly, so heißt das Label. Und entsprechend haben wir hier die Ghostly 10. Thomas Goertz. Kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Brownswood Electric 2 ist ein Sampler des Brownswood Labels, den ich zuletzt schon mit exakt der gerade gehörten Nummer, die ich so überragend finde, wunderschöne Hausnummer von Jack Dixon, By My Side, vorgestellt hatte. Bass Music Worldwide oder Bass Music und die Folgen Worldwide, so sollte man besser sagen, ist das Thema dieser Compilation, die im Juni erscheint. Während ich das erzähle, hören wir merkwürdige, elektronisch, experimentell anmutende Klänge im Hintergrund. Sie stammen von einem Mann namens Finn Peters aus seiner 912er Yellow and Purple. Das betrifft beide Titel. Purple heißt der eine, Yellow, den wir hier hören, der andere. Jetzt setzt gleich ein verrückter Groove ein und dann haben wir es in Gelb, in Yellow. Hier ist Finn Peters. CBS Radio and its 217 affiliated stations present. present the CBS Radio Workshop, radio's distinguished series dedicated to man's imagination, the theater of the mind. Tonight, report on ESP, the study of clairvoyance, telepathy, and extrasensory perception taken from actual case records. Um ehrlich zu sein, ich habe von diesem Mann nie zuvor gehört, Finn Peters. Aber diese Form von, sagen wir mal, kosmischem Electronic Jazz, so könnte man es vielleicht bezeichnen oder umschreiben, finde ich umwerfend. Yellow und Purple, diese beiden Tracks, befinden sich, das war nicht ganz richtig, eben, wenn ich 12-Inch sagte, auf der wesentlich rareren sogenannten 10-Inch. Und sind nur sehr limitiert zu bekommen. Sei es drum. Finn Peters mit dem Titel Yellow. Schau mal auf die Uhr. Wir sind kurz vor Ende dieser Sendung. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für die anstehende Woche, den verbleibenden Pfingstfeiertag, und würde mich freuen, wenn wir uns zu gegebener Zeit wiederhören hier. Mein Name ist Klaus Vier. Verabschieden möchte ich mich mit Musik von einem Festival, das ich insbesondere im ersten Teil der Sendung heute häufiger erwähnt habe, das Orange Blossom Festival, das vom 10. bis 12. Juni insgesamt währte und unter anderem die großartige Emily Jane White aus den USA auf der Bühne sah. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Before the grace of your sin.